Erster im 14. Jahr von König Hiskia kam Sanherib. Er war der König von Assyrien. Er griff alle starken Städte in Juda an und nahm sie ein. Zweiter der König von Assyrien schickte Rabsakeh von Lachis. Er ging mit vielen Soldaten nach Jerusalem zu König Hiskia. Rabsakeh stellte sich an der Wasserleitung des oberen Teiches auf. Das war an der Straße zum Wokerfeld. Dritter Eliakim, der Sohn von Hilkia, war der Palastverwalter. Sebna war der Staatsschreiber. Jo, der Sohn von Asaf, war der Kanzler. Sie gingen zu Rabsakeh hinaus. Vierter Rabsakeh sagte zu ihnen, sagt Hiskia, der große König von Assyrien spricht. Warum bist du so sicher? Fünfter, denkst du, Worte reichen für einen Plan und für Kriegskraft? Auf wen verlässt du dich? Warum hast du dich von mir abgewendet? Sechster, du verlässt dich auf Ägypten. Das ist wie ein zerbrochener Stock. Wer sich darauf stützt, verletzt sich. Der Pharao von Ägypten ist so zu allen, die ihm vertrauen. Siebter, vielleicht sagt ihr, wir vertrauen auf Jahwe, unseren Gott. Aber Hiskia hat seine Opferstätten und Altäre entfernt. Er sagte zu Juda und Jerusalem, ihr sollt nur vor diesem Altar beten. Achter, mach einen Handel mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich gebe dir 2000 Pferde. Kannst du genug Reiter dafür finden? Neunter, du kannst nicht einmal einen Hauptmann meines Herrn besiegen. Und du verlässt dich auf Ägypten wegen seiner Streitwagen und Reiter? Zehnter, bin ich ohne Jahwes Erlaubnis in dieses Land gekommen, um es zu zerstören? Jahwe selbst hat mir gesagt, geh in dieses Land und zerstöre es. Elfter, Eliakim, Sebna und Jo sagten zu Rabsakeh, bitte sprich Aramäisch mit uns. Wir verstehen diese Sprache. Sprich nicht Judäisch mit uns. Die Leute auf der Mauer hören uns zu. Zwölfter, Rabsakeh antwortete, hat mein Herr mich nur zu deinem Herrn oder zu dir geschickt? Nein, er hat mich zu den Männern auf der Mauer geschickt. Sie sollen mit euch ihren eigenen Kot essen und ihren Urin trinken. Dreizehnter, dann trat Rabsakeh vor. Er rief laut auf Judäisch und sagte, hört die Worte des großen Königs von Assyrien. Vierzehnter, der König sagt, lasst euch nicht von Hiskia täuschen. Er kann euch nicht retten. Fünfzehnter, lasst euch nicht von Hiskia mit Jahwe trösten. Er sagt, Jahwe wird uns retten. Diese Stadt wird nicht dem König von Assyrien gehören. Sechzehnter, hört nicht auf Hiskia. Der König von Assyrien sagt, schließt Frieden mit mir. Gebt euch mir hin. Dann könnt ihr von eurem Weinstock und Feigenbaum essen. Ihr könnt auch Wasser aus eurer Zisterne trinken. Siebzehnter, ich werde kommen und euch in ein anderes Land bringen. Dieses Land ist wie eures. Es hat viel Getreide und Wein. Es hat viel Brot und Weinberge. Achtzehnter, lasst euch nicht von Hiskia verführen, wenn er sagt, Jahwe wird uns retten. Haben die Götter anderer Völker ihre Länder vor dem König von Assyrien gerettet? Neunzehnter, wo sind die Götter von Hamat und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharvaim? Wo sind die Götter von Samaria? Haben sie Samaria vor mir gerettet? Zwanzigster, kein Gott dieser Länder hat sein Land vor mir gerettet. Warum sollte Jahwe Jerusalem vor mir retten können? 21. Sie schwiegen und sagten nichts. Der König hatte befohlen, antwortet ihm nicht. 22. Dann gingen Eliakim, Sebna und Jo zu Hiskia. Sie hatten ihre Kleider zerrissen. Sie erzählten ihm, was Rabsakeh gesagt hatte.